WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht heute. Ihr könnt anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, hier live in der Sendung 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heißt Tom und Tom ist 26. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Tom, was geht's bei dir? Mein Thema ist Amokläufe. Zwar jetzt in den Nachrichten jetzt in Österreich der Amoklauf von diesem Wilderer und der in Amerika der Typ, der da um sich geschossen hat. Da kam bei mir nochmal dieses Thema auf, weil ich meine, das hat sich in den letzten Jahren immer mehr gehäuft, zumindest für meinen Begriff. Also für meine Wahrnehmung hat sich das immer mehr gesteigert. Und weshalb ich mich dazu gemeldet habe, ist, dass ich selber früher in der Schule oft gemobbt worden bin. Und ich halt, als die ersten Amokläufe in den Schulen aufkamen, das irgendwie sehr gut nachvollziehen konnte, warum diese Leute so ausrasten. Und ich habe halt... Ich muss gleich einhaken. Das konntest du wirklich nachvollziehen, dass jemand sowas macht? Auch wenn man gemobbt wurde? Ja. Also nachvollziehen ist ja schon viel. Wenn man sagt, ich kann das nachvollziehen. Das heißt, man kann das richtig nachempfinden, was da passiert ist. Das konntest du. Ja, ich habe auch ein paar Grundsätze. Nämlich, keiner hält sich selbst für schlecht. Also keiner hält sich selbst für böse. Und jeder hat seine Gründe. Und zwar egal für was. So, und bei mir war es halt früher so, dass ich, wenn man unter so einem großen sozialen Druck steht, wie man ist in der Klasse, ist ein Außenseiter und von keiner Seite wird dann irgendwie Sympathie gegenübergebracht oder man hat halt keine Verbündeten in der Schule und es wird auf einem rumgemobbt und wie soll ich das erklären? Da staut sich so eine gewaltige Wut in einem auf, dass man teilweise nicht weiß, wohin damit. Mhm. Und ich bin in meiner eigenen Schulzeit oft ausgerastet. Wie bist du denn ausgerastet? Was hast du getan? Zum Beispiel in der Doppelstunde hat mich ein Schüler mal durchgetriezt. Also die ganze Zeit Sticheleien, weil ich war zu der Zeit auch noch was dicker. Mhm. Und das bietet natürlich auch einen tollen Angriffspunkt. Ich habe dann am Ende zum Beispiel einen Blumentopf über den Kopf gezogen. Mhm. So, und ich hab Magengeschwüre von einem Typen bekommen, der mich jahrelang gemobbt hat. Hab dann oft Schule geschwänzt. Was war eigentlich die Konsequenz, dass du da einem anderen Schüler einen Blumentopf auf den Kopf geschlagen hast? A, wie verletzt war der? Und B, welche Strafe hast du bekommen? Strafe, das war ganz... erste Frage... Also eine Strafe habe ich nicht bekommen, weil ich habe das meiner Lehrerin erklärt. Die war eigentlich so recht sehr verständnisvoll, aber halt sehr überfordert mit der großen Klasse. Wie verletzt war der Junge? Nicht, der hatte sich rechtzeitig noch geduckt. Ich habe ihm hinten quasi am Rücken so Halsansatz habe ich ihn quasi getroffen. Und ich bin da natürlich auch nicht stolz drauf, war ich auch direkt nach der Tat, weil ich eigentlich sehr erschrocken über mich selbst. Aber wenn du derartige Erlebnisse und Gefühle kennst und erlebt hast, würdest du, wenn du dich in die Psyche der Amokläufer versetzt, da gibt es ja nur vielfältige Motivationen, würdest du die als Kriminelle bezeichnen oder als Kranke? Ja, als krank. Als psychisch krank. Also, nur ist das immer leicht gesagt, ne? Dass, wenn man sagt, psychisch krank, ist jemand immer sofort entlastet. Dann kann man sagen, das ist krank und das kann man ja erklären und kann man sich der Verantwortung entziehen, wenn man psychisch krank sagt. Jein, ich glaube, das ist ein schwieriges Thema. Ja, das ist sehr schwierig. Weil, in der also Tat. Das ist generell ein schwieriges Thema, klar. Was ich glaube, ist, dass dieses keinen Ausweg mehr wissen, dass einem keiner mehr hilft oder dass einem keiner einen beacht, also dass keiner sieht, wie scheiße es einem geht. Und es anscheinend auch keinen interessiert. Also Eltern nicht, Freunde, die man vielleicht hat, denen kann man das nicht so rüberbringen, weil die eigene Gefühlslage, man hat so einen Wutknoten im Bauch, da so ein loderndes Feuer in sich drin, was man irgendwie nicht auskriegt. Aber muss man denn nicht auch lernen, selbst wenn man ungerecht behandelt wird, dass es gewisse Grenzen gibt, die man nicht überschreiten darf in der Reaktion? Ja, aber meistens sind das, wenn man mit einer Waffe hantiert, das ist, denke ich, was anderes, als wenn man einen Ausrast hat. Mhm. Also einer sagt, hey, du Arsch, ne, und macht immer weiter und irgendwann macht's Klick, man haut einfach drauf. Ja. Ne? Tom, wenn du damals Hand aufs Herz, wenn du damals, sofern man das überhaupt beantworten kann, aber ich frage dich trotzdem, wenn du damals eine Waffe besessen hättest, wärst du gefährdet gewesen, so eine schlimme Tat zu vollziehen? Ganz ehrlich, ich heute natürlich nicht, aber damals, ich wüsste es, ich könnte es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich nichts gemacht hätte. Nun bist du heute 26 Jahre alt, habe ich gesagt. Du scheinst all diese finstere Zeit überwunden zu haben. Wie hast du die überwunden? Ich sag mal so, ich bin ein Mensch, der eigentlich viel nachdenkt und der viel nachdenkt. Ja. So, und eigentlich auch überhaupt nicht auf Streit aus ist. Also ich halte dann lieber meine Klappe oder gehe dann weg. Mhm. Und ich habe mir einfach irgendwann gedacht, überwunden. Vielleicht haben sich ja auch deine Lebensverhältnisse gebessert. Also das auf jeden Fall, das hatte auf jeden Fall was mit tun. Ich bin nämlich, ich bin Pflegekind, wohne seit ich 7 bin bei meiner, war ich bei einer Pflegefamilie und mit der Pflegemutter habe ich mich halt überhaupt nicht verstanden. Da war halt auch, also Schule lief schlecht und zu Hause auch noch. Dann habe ich auf einem Dorf gewohnt, wo ich irgendwie nicht raus konnte oder ich habe mich da irgendwie schlecht integrieren können in die Gemeinschaft. Und das ist heute alles anders. Ja, also ich wohne jetzt allein. Ich hab meinen festen Freundeskreis, der mich unterstützt und ich fühle mich sehr geerdet und emotional sehr wohl. Ja, das ist schon mal sehr gut. Und es gibt keine Menschen, die dir so zusetzen, dass du sagen würdest, das ist eine Form von Mobbing. Das gibt es jetzt nicht mehr. Nee. Das würde, glaube ich, heute auch so nicht mehr gehen, weil ich bin viel schlagfertiger geworden. Ja. Ich bin recht mutiger. Gelassen. Ja. Was machst du beruflich? Und, ich arbeite im Moment als Aushilfe in einer Backstube. Ah ja, verstehe. Und mache nächstes Jahr mein Abi nach. Da musst du aber bald früh gleich wieder raus, oder? Wenn du in der Backstube arbeitest. Ja, ja. Das geht aber. Geht aber. Tom, das war interessant, mal so eine Sichtweise zu hören von jemandem, dem es so übel erging. Und du dich erinnert fühlst an deine Zeit, wenn du die schlimmen Bilder von den Amokläufen siehst. Das muss man ja alles ernst nehmen. Und viele von den Unglücken, die in Deutschland passiert sind, sind ja auch darauf zurückzuführen, dass man eben die Jugendlichen nicht wirklich ernst genommen hat und weder die Eltern noch die Lehrer richtig hingeguckt haben. Und das Ding, wo ich halt so aufmerksam mache, man muss wirklich gucken, dass diese Außenseiterrollen, also vor allem Lehrer müssen da drum bemüht sein, weil genau. Eltern haben da teilweise nicht den Überblick, weil die sind nicht in der Schule drin und sehen nicht, wie es den Schülern in der Schule geht. Also genau. Es war nämlich auch immer der Spruch von meinen Pflegeeltern so, ach, ne, dann mach doch eine Faust in der Tasche oder so. Das sind so dämliche Sprüche, die helfen absolut nicht. Sondern da muss präventiv gegen vorgegangen werden, dass Lehrer extrem darauf achten, dass es keine Außenseiter, also nicht so, es wird immer Außenseiter geben oder Leute geben, die sich nicht komplett in die Schulklasse integrieren können. Aber dass dafür gesorgt werden, dass die nicht so fertig gemacht werden, weil das schürt ein ganz großes Wutpotenzial, was da vor sich hingärt. Und wie man ja auch in den letzten Jahren merkt, werden Gewalttaten bei Jugendlichen nehmen immer mehr zu. Die Hemmschwelle sinkt irgendwie immer mehr. Das war zu meiner Zeit noch mal ein bisschen anders, als es jetzt ist. Also ich habe gerade gesagt, schön, dass wir die Perspektive gehört haben. Ich meine natürlich nicht im Sinne von schön und toll, sondern dass das interessant ist, mal halt auch diese Sichtweise zu hören und erklärt zu bekommen. Das möchte ich nochmal sagen. Ich finde schade, dass also dass eigentlich, ich habe noch in keiner Reportage oder so mal die Sicht von sag ich meinen Schülern gesehen. Mhm. Es gibt da eine schöne Reportage, die heißt Bowling for Columbine. Ja. Von Michael Moore, die sollte man sich mal ansehen, wenn man sich für dieses Thema interessiert. Ich möchte nur noch mal sagen, Tom, bei allem Verständnis für die Situation von gemobbten Menschen, das habe ich vorhin ja in dem Gespräch auch schon angedeutet, da geht mein Verständnis nicht so weit, dass ich solche Taten dann letztendlich zu rechtfertigen das heißt, versuche. Nee. Es ist ein schwerster krimineller Akt, der, wie ich finde, auch hart bestraft werden muss. Da würde ich auch nichts gegen sagen. Ja. Okay. Nur, ja. Sind wir uns einig? Du wolltest einfach mal die andere Seite erzählen. Das ist ja, ich wollte davon, ne? Gut. So. Lieber Tom, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Ja, gerne. Tschüss. Mach eine tolle Sendung. Mach weiter so. Dankeschön. Sehr nett. Heute ist etwas Schlimmes passiert, ihr Lieben. In Münster ist wieder einmal ein Tierbetreuer ums Leben gekommen, ist von einem Tiger getötet worden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das häuft in letzter Zeit, was für mich immer ein Argument ist, dass Wildtiere nicht in einen Zoo gehören. Ich bin gegen den Zirkus, also gegen Tiere im Zirkus, und ich bin auch gegen Tiere im Zoo. Wenn ich sehe, dass da Tiere in, von mir aus sehr, sehr gut betreut, aber wenn die gehalten werden in kleinen Käfigen oder in kleinen Gehegen, wo die in der Natur Dutzende oder 100 Kilometer am Tag laufen, sagt mir so mein gesunder Menschenverstand, da stimmt irgendetwas nicht. Ich muss nicht hier in einen Zoo gehen und mir da einen Tiger angucken. Man soll dazu beitragen, dass die Tiere und die wilden Tiere in ihrer Umgebung am Leben erhalten bleiben können und dass sie ihre Umwelt dort haben. Aber wir müssen sie hier doch nicht haben. Oder? Was meint ihr? Vielleicht können wir da auch noch ein Wort drüber reden in der Sendung. Andreas ist hier. Andreas ist 46. Guten Morgen. Hallo, grüß dich, Domian. Hallo, Andreas. Freut mich sehr, mit dir zu sprechen. Freut mich, dass du da bist. Um was geht's denn? Danke. Es geht um Folgendes. Ich bin seit 12 Jahren mit einer Frau zusammen, von der ich mich gerne trennen würde. Mhm. Und ich habe das Problem, dass ich glaube, dass sie das nicht verkraftet. Es ist also so, wir haben eine gemeinsame Tochter. Die wie alt ist? Die Tochter ist 11. Ja. Und meine Freundin hat Borderline. Mhm. Und hat in der Vergangenheit einiges gemacht, wo jeder normale Mensch sagen würde, wie kannst du das eigentlich mitmachen? Wie kannst du mit der Frau zusammenbleiben? Mhm. Um kurz ein Beispiel zu geben, ja. Sie hat also zum Beispiel auf meine Kreditkarte eingekauft, hat dann die Belege verschwinden lassen. Also es war ein richtiger Betrug. Mhm. Und sie hat auch während der ganzen Zeit eigentlich Probleme mit der Staatsanwaltschaft, weil sie eben Sachen im Internet bestellt. Sie hat Sachen auf meine Tochter bestellt. Und sie kümmert sich nicht um die Rechnungen, sondern lässt die verschwinden. Unsere Nachbarin hat die Rechnungen gefunden, gesammelt unter der Waschmaschine. Mhm. Es ist von daher sehr, sehr problematisch. Und sie hat einen Selbstmordversuch unternommen, mhm, ganz zu Beginn unserer Beziehung. Und ich glaube, wenn ich wirklich sage, du machst jetzt dein eigenes Leben, ich mach mein eigenes Leben, wird sie zugrunde gehen. Also sie wird es nicht schaffen. Ihr habt eine 11-jährige Tochter. Ja. Wenn die Tochter nicht wäre... Ja, wäre ich nicht mehr mit ihr zusammen. Garantiert nicht. Ja. 12 Jahre bist du mit dieser Frau zusammen. Mhm. Seit wann ist es schon schlimm? Also eigentlich schon von Beginn an. Aber ich habe natürlich... Oder ich hab die Hoffnung gehabt, dass ich das... bessert. Es hat sich auch etwas gebessert, aber die Zeit vergeht und ich bin jetzt irgendwann halt zu dem Schluss gekommen, dass ich so nicht weitermachen will. Ich habe ja auch nicht mehr so viel Leben übrig und ich möchte es gerne ändern. Ja, verstehe. Noch eine Frage. Wenn du sie angreifst oder kritisierst, wenn sie solche Sachen gemacht hat, wie du es gerade beschrieben hast, wie reagiert sie? Wie verhält sie sich dir gegenüber dann? Du meinst jetzt, was diese finanziellen Geschichten zum Beispiel, betrifft. Ja. Mhm. Was macht sie da? Sie sieht es natürlich ein. Sie sagt auch, sie würde sich bessern, aber es passiert einfach nicht, dass sie sich bessert. Wo gibt es noch Konfliktpunkte zwischen euch beiden? Ja. Das Leben mit ihr ist für mich unglaublich schwierig, weil sie sehr, sehr dominant ist. Sie versucht alles zu bestimmen. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht den Freiraum, den ich brauche. Und wie gesagt, also so Sachen, dass sie mich betrogen hat, nicht in sexueller Hinsicht, sondern in finanzieller Hinsicht, ist wirklich so ein No-Go, so ein Vertrauensbruch. Natürlich. Du sagst, sie ist sehr dominant, sie will immer bestimmen. Und wenn du dich dem entgegen, dann gibt's Krach, Zoff, schlechte Stimmung. Verhält sie sich so dominant auch der Tochter gegenüber? Ja, allen gegenüber. Wie? Also auch ihrer Verwandtschaft und den wenigen Freunden. Die Tochter ist schon 11 Jahre alt, da wird viel sicher schon gesprochen miteinander. Ja. Wie empfindet die Tochter die Mutter? Gute Frage. Also sie ist natürlich mittlerweile so reif und so alt, dass sie das Ganze reflektieren kann auch. Mhm. Gibt es auch viel Konflikt, Streit zwischen den beiden? Aber sie hat es natürlich nie anders kennengelernt. Ja, natürlich. Ja. Und wehrt sie sich schon? Sie liebt ihre Mutter. Ja. Ja. Wehrt sie sich schon, die Tochter, gegen die Mutter? Soweit sie es kann. Also die Mutter ist dominant und die hat die Hosen an und was sie sagt, das ist Gesetz. Mhm. Wenn du deiner Partnerin sagen würdest, ich gehe jetzt, ich will jetzt gehen, das ist eine endgültige Entscheidung. Was glaubst du, was sie sagen würde? Ich glaube, sie würde erst alles Mögliche versuchen, um mich zu halten. Wir hatten das schon, es ist jetzt nicht das allererste Mal. Und wenn ich es dann wirklich in Tat umsetze, glaube ich, würde sie letzten Endes damit drohen, sich das Leben zu nehmen. Und das ist der Grund, warum ich diesen Schritt noch nicht vollzogen habe und warum ich mit dir noch zusammen wohne. Wir sind nicht mehr zusammen. Wir haben also, ich habe ihr schon gesagt, dass wir uns trennen. Sie hat auch mittlerweile neue sexuelle Kontakte. Sie war mir bislang treu. Ich war ihr auch immer treu. Hältst du es für möglich, dass sie auch, sie wird drohen, sich umzubringen, würde sie auch das Kind instrumentalisieren, wenn du dich trennst? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Und zwar deswegen, weil, wenn wir schon drüber gesprochen haben, hat sie also klar gesagt, das Kind bleibt bei dir. Also ach, das hat sie gesagt? Ja. Das Kind bleibt bei dir? Ja. Du hast gerade gesagt, dass sie dem Kind gegenüber auch so dominant ist. Ja. Wie macht sich das denn da deutlich? Wie grenzt sie das Leben des Kindes ein zum Beispiel? Ich würde mal sagen, also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass kaum Kinder zu uns kommen können, weil sie halt, wenn sie in der Wohnung ist, dann möchte sie keine fremden Kinder da haben. Unsere Tochter kann nicht einfach aufs Sofa gehen, was ich finde, was eine Selbstverständlichkeit ist, dass ein Kind auf dem Sofa gehen kann und kann da auch ein bisschen toben und so. Das ist unvorstellbar. Solche Sachen. Weil sie Angst ums Sofa hat oder warum? Ja, genau, weil das muss alles richtig sein. So. Ach so, verstehe. Und das ist schon sehr schlimm, wenn die Kleine keine Freunde mit nach Hause bringen kann. Ja, ich finde das schon schlimm. Ich bin ganz erstaunt darüber, dass sie nicht auf das Kind besteht, dass sie nicht sagt, ich will das Kind haben. Und nein. Wie erklärst du das? Ich glaube, weil sie weiß, dass es bei mir besser aufgehoben wäre. Mhm. Was eine gute Nachricht ist in all dem, was du erzählst, finde ich. Denn dann ist dieser große Konfliktbereich schon mal geklärt. Das Kind würde bei dir sein. Mhm. Und du hast gerade einen sehr richtigen Satz gesagt. Du bist 46 Jahre alt, ist ein gutes Alter, aber man soll keine Zeit verschwenden. Ja. Die Zeit ist weg, die man verplempert. Ja. Ja. Und wenn du nach so vielen Jahren, nach so viel Runterschlucken wahrscheinlich auch, jetzt sagst, ich mit 46 Jahren, ich kann nicht mehr, ich will mein Leben verändern, ich will auch mit dieser Frau nichts mehr zu tun haben, stehe ich immer auf dem Standpunkt, auch wenn solche Sachen drohen, wie ich bringe mich um oder so, das zu tun. Mhm. Was ist die Alternative? Die Alternative ist Gefangenschaft und Demütigung. Mhm. Ja, also ich habe den Gedanken ja schon oder den Wunsch schon sehr lange und als meine Tochter 6, 7, 8 Jahre alt war, habe ich gedacht, das kannst du jetzt nicht machen. Du musst ein bisschen warten, so lange, bis sie das selber auch wirklich checkt, was da passiert. Und ich glaube, jetzt hat sie das Alter erreicht. Gut, jetzt steht die Pubertät natürlich vor der Tür. ist wieder ein kritisches Thema oder wieder kritisches Alter, aber ich glaube, mittlerweile hat sie das so weit kapiert, dass sie das nachvollziehen könnte, wenn ich so einen Schritt gehen würde. Ja. Du sagst, deine Partnerin ist Borderlinerin, hast du gerade gesagt. Das ist ein psychisches Krankheitsbild, was sehr schwer sogar zu erklären ist, was es genau ist. Ist sie in Behandlung bei einem Psychiater? Nein. Also sie lehnt psychiatrische Behandlung in jeder Form komplett ab. Wie kommst du dann zu dieser Bezeichnung oder gar Diagnose? Zu unserer Anfangszeit hat sie einen Suizidversuch unternommen, ist da auch in stationäre Behandlung gekommen, also in eine geschlossene Anstalt, in eine geschlossene Behandlung. Und da wurde diese Diagnose gestellt. Also, und sie hat sich später dann auch selbst verletzt. Macht sie schon lange nicht mehr zum Glück. Mhm. Aber das waren alles Zeichen, die eigentlich klar gezeigt haben, dass sie dieses Symptom hat und es so hundertprozentig abgelegt hat, sie es noch nicht, auch wenn sie es gebessert hat. Also wohl wissend, was für schwierige Zeiten auf dich zukommen. Mhm. Möchte ich dich dennoch ermutigen, diesen Schritt zu unternehmen. Mhm. Weil ich keine Alternative sehe. Okay. Wohlwissend, was auf dich zukommt. Ja, deswegen wollte ich mit dir reden, einfach um da nochmal eine Bestätigung zu kriegen. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen noch, der es mir wieder schwieriger macht. Und zwar, wenn ich es noch kurz sagen darf, natürlich. Es hat bislang, sagen wir mal, in den letzten 2-3 Jahren, sie hat also eine eigene Arbeit gehabt, sie hat als Altenpflegerin gearbeitet und es hat eigentlich alles sehr gut funktioniert. Ich habe einen großen Teil ihrer Schulden bezahlt. Jetzt haben wir vorgestern wieder den Gerichtsvollzieher da gehabt, der über 1000 Euro haben wollte für einmal Schwarzfahren. Mhm. Und sie hat dann daraufhin gesagt, ach, das ist kein Problem, ich gebe jetzt einfach die eidesstattliche Versicherung ab, was heißt, ich bin mittellos sozusagen. Mhm. Was aber in der Folge auch heißt, dass sie nirgendwo eine Wohnung kriegen wird, zumindest mal nicht hier. Mhm. Weil natürlich jeder Vermieter sich auch eine Schufa-Auskunft einholt und mit so einer Schufa kriegst du einfach keine Wohnung. Sagen wir so, das können wir jetzt hier in diesem Gespräch nicht mehr klären. Ja. Das ist ein zusätzlich großes Problem. Ja. Aber ich wollte so gerade zu dir sagen, um dich einmal so seelisch, psychisch etwas zu stabilisieren und um dich auch zu informieren über solche Fragen, wäre es gar nicht schlecht, wenn du dir auch einen Beistand, eine Beratung für diese komplizierte Zeit holen würdest. Mhm. Denn da tauchen ja 1000 Fragen auf, die man beantworten soll. Ich schlage vor, wir rufen dich nochmal an und versorgen dich noch mit der einen oder anderen Adresse, an die du dich wenden könntest für solche Fragen zum Beispiel. Sollen wir es so machen, Andreas? Ja, also ich war sogar schon mal bei einer Beratungsstelle, war da allerdings nicht gut bedient. Aber okay, vielleicht hat meine Psychologin, die Christina, noch eine andere Idee, eine andere Beratungsstelle. Dann ist es halt ein zweiter Anlauf. Okay. Grundsätzlich, mach es. Okay. Viel Glück und wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, tschüss, vielen Dank für deine Zeit. Tschüss, Andreas. Danke, ciao. Ciao. 0800 220 5050. Hier ist Margarete. Margarete, 46. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Margarete. Domian, gut, dass ich durchkomme. Ich habe ein Problem und zwar vor 19 Monaten ist mein Lebensgefährte verstorben. Ich lebe in einer Einzimmer-Apartment-Wohnung und ich selber bin auch krank, gehe am Rollator. Kann nicht mehr aufrecht gehen, weil ich am Rücken krank bin. Und jetzt ist folgend, ich habe niemanden mehr, der sich so um mich kümmert. Und ich bin seit März, war ich zuletzt im Krankenhaus, bin ich nicht mehr draußen gewesen. Und Lebensmittel bestelle ich mir im Edeka-Markt wird geliefert. Mhm. Aber es geht darum, ich kann meinen Müll selber nicht rausbringen. Mhm. Und seit März liegt auch die ganze Wohnung voller Müll. Ich lebe quasi auf einer Müllhalde. Und ich weiß nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Du hast hat dein Lebensgefährte mit in dieser Wohnung gewohnt? Nein, wir haben jeder selber jeder hat seine Wohnung gehabt. Verstehe. Aber er hat sich um mich gekümmert. Ich habe die meiste Zeit bei ihm gewohnt und ich bin, habe schon immer ein bisschen gekränkelt, aber nach seinem Tod, er ist hier in meiner Wohnung gestorben. Mhm. Was natürlich auch ist, eine schlimme Erinnerung ist in deiner Wohnung an das. Ja, Traum. Und in meinem Bett, ich habe ihn noch gepflegt und so, weil wir waren über 11 Jahre zusammen. Mhm. Und ich habe ihm immer versprochen, es ist einer für den anderen da. Mhm. Und trotz meiner Krankheit habe ich ihn gepflegt und alles, aber es ist extrem schlimmer geworden, nachdem er tot, also verstorben war. Und ich hatte, war 15 Jahre abhängig von Opiat, abhängig, Dramal. Da habe ich die Entgiftung letztes Jahr im November gemacht. Sagst du mir noch was, das ist mir am Anfang nicht so ganz klar geworden. Was ist die Hauptgrunderkrankung, die du hast? Also ich bin fettleibig. Wie viel wiegst und du? Ich wiege 190 Kilo. Bei einer Größe von? 1,72. Ja. Und jetzt habe ich seit dem Tod von meinem Lebensgefährten kann ich mich auch nicht mehr, ich weiß nicht, ob das, also ich hatte so schon Schwierigkeiten mit dem Laufen, habe das aber alles immer noch gut hingekriegt, aber da ging es dann eben ganz extrem bergab und ich kann mich auch nicht mehr richtig gerade machen, ich stütze mich auf dem, mit den Ellbogen auf dem Rollator ab und kann mich also nur so in der Wohnung und ich fortbewegen. Und das heißt, wenn die Fettleibigkeit etwas reduziert würde, würde es dir schon besser gehen? Dann, ich denke ja, weil ich habe am Bauch, das zieht alles nach unten runter. Weißt, ich habe so eine riesen Fettschürze. Ich verstehe, ich kann es mir vorstellen. Das ist ja eine ganz, ganz furchtbare Situation, in der du erlebst. Einmal deine Krankheit, dann bist du gefangen in deiner Wohnung, die Wohnung vermüllt allmählich. Und das nicht allmählich. Die ist schon vermüllt. Und du hast wahrscheinlich ja auch immer noch mit dem Trauma des Todes zu tun, des Verlustes. Ich schlafe immer noch in demselben Bett. Weil ich habe Erwerbsunfähigkeitsrente und bekomme ergänzend Grundversorgung und ich kann mir keine anderen Möbel kaufen und ich schlafe immer noch in dem Bett, wo er verstorben ist. Gibt es irgendwelche Freunde, Verwandte? Nein. Gar nichts? Du bist ganz alleine auf der Welt? Ich bin ganz alleine. Und ich traue mich hier nicht mit dem... Ich verhalte mich ganz leise in der Wohnung, dass die Nachbarn, man kennt sich ja schon, ich wohne ja schon mehrere Jahre hier, und dass die mich ja nicht hören. Aber es muss doch zum Beispiel in deiner Wohnung total stinken, wenn da so lange der Müll liegt. Ich habe Fenster auf Tag und Nacht. Ich bin so froh, dass es jetzt kälter geworden ist. Und was ich mache, ich lege feuchte Handtücher, so Badetücher und so, tue ich in Weichspüler einweichen und die lege ich dann vor die Türen. Gott, das ist ja dramatisch. Weißt und du? Sowas wie Weichspüler und so Sachen, das bringt ja auch der Supermarkt dann nach das Hause. Das bringt der Supermarkt, ja. Wenn du aber zur Apotheke mal müsstest zum Beispiel, wie geht das? Ich rufe beim Arzt an, bestelle mein Rezept, die geben das unten in der Apotheke ab und dann liefert mir die Apotheke das. Und es ist aber so, ich kann ich wohne im Mehrfamilienhaus und ich kann also nur bis zum Erdgeschoss fahren und komme also nicht runter bis zu dem Müllkeller. Da komme ich nicht hin, weil da muss ich nochmal 3 Treppen runtergehen und das kann ich nicht bewerkstelligen mit dem Rollator. Verstehe. Und die erste Zeit, ich meine, jetzt ist es schon so schlimm, dass man sich wahrscheinlich total schämt, dass du dich total schämst. Konntest du nicht einen Nachbarn bitten, das zu machen für dich? Ich habe immer gedacht, ach, das schaffst du noch, das schaffst du. Und dann habe ich auch immer gehabt, ein Bekannter, ja, der hat mal hier im Haus gewohnt und der hatte dann gesagt, ach, ich helfe dir, ich komme vorbei, ich helfe dir. Ja, und so ist das dann immer wieder verschoben, verschoben, verschoben. Ich versuche mir gerade dieses Zimmer, wie viele Quadratmeter sind das? Das sind 29 Quadratmeter, also, die komplette Wohnung. Das ist nicht groß. Ich versuche mir das gerade vorzustellen. Wenn der so lange, da ist ja wirklich alles voller Müll. Ja, das ist zur Heizung hoch. Ich gehe durch, wenn ich in den Wohnraum reingehe, dann gehe ich dort über den Müll zu meinem Bett. Ich kann nur auf dem Bett noch sitzen. Spülst du denn noch ab, wenn du gegessen hast, den Teller? Nee, stellst du es einfach hin? Ich koche auch gar nichts mehr. Ich lasse mir ein bisschen Obst kommen und so weiter und esse dann Obst oder so oder esse einfach nur belegtes Brot. Mhm. Margarete, da muss aber jetzt ganz, ganz schnell etwas passieren. Aber was soll ich machen? Ich habe Angst, dass ich meine Wohnung verliere. Vielleicht wäre es ja gar nicht so schlimm, wenn du in eine andere Wohnung umziehen könntest. Ich fände das sogar ganz gut, dass du aus dieser Wohnung mit den schlimmen Erinnerungen rausgehen könntest. Du meinst, dass ich auch mal von diesem Blick, ja, also von dem Bett wegkommst, ja, von der ganzen Erinnerung wegkommst, dass du in eine Wohnung kommst, die auch behindertengerecht ist, wo du auch raus kannst, dich bewegen kannst. Du gehst ja unter. Du gehst im Müll unter, du gehst in deiner Fettleibigkeit unter. Du kriegst ja bald keine Luft mehr. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Also, dir müssen jetzt Menschen helfen. Es gibt soziale Hilfsdienste, machen wir uns gleich alles kundig. Da müssen jetzt Leute zu dir kommen und dich an die Hand nehmen und dir helfen. Ja. Du bist ja vollkommen hilflos. Ja. Wir werden dir gleich eine ganze Menge Sachen an die Hand geben. Wenn du da Alarm schlägst und da kommen Leute und wollen dir helfen, willst du das auch wirklich? Ja. Ich kann ja nicht mehr anders. Du kannst nicht mehr anders und schaffst es alleine nicht. Nee. Weiß dein Arzt eigentlich um die schlimme Situation? Mit der Wohnung nicht. Nee. Das habe ich keinem erzählt. Das ist jetzt hier zum ersten Mal gesprochen. Ja. Ja. Sehr gut, dass du angerufen hast, Margarete. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht mehr weiter. Ja, das verstehe ich. Und jetzt muss dir wirklich von außen geholfen werden. Wer das sein könnte, wie man das macht, das erklären wir dir alles jetzt in Ruhe im Hintergrund. Ja. Und ich hoffe sehr, dass in ein paar Monaten deine Lebenssituation sich enorm verbessert hat. Und wird dann, wenn es dir besser geht, auch gerne nochmal mit dir sprechen. Gerne. Wenn was passiert ist. Ich hoffe sehr, dass was Gutes passiert. Ja. Ich gehe davon aus. Das ist nett. Gut, Margarete, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Christina angerufen und wir versorgen dich mit allem, was nötig ist. Dankeschön. Sehr gerne. Alles Gute von Herzen. Ne? Vielen Dank und alles Gute. Sehr gerne. Danke. Tschüss. 1:32 haben wir, 1:33 gleich und hier ist die Ilona. Ilona ist 50. Guten Morgen, Ilona. Hallo. Hallo, Ilona. Um was geht's? Schwierige Thema. Vor allen Dingen peinliche Thema. Oh. Eigentlich habe ich mit meinem Mann nicht mehr wirklich Sex. Seit wann nicht mehr? Wir haben sporadisch nur mal alle halbe Jahre, seit fast 4 Jahren. Seit fast 4 Jahren? Ja. Und wie lange seid ihr verheiratet schon? 3 Jahre. Wie viel? 3 Jahre. 3 Jahre. Und seit 4 Jahren kein Sex mehr? Wie geht das? Ihr kanntet euch vorher schon. Wir sind zusammen seit 8 Jahren. Ach so, also verstehe. Fast 9 Jahren. Wie kommt denn das, dass da nicht mehr viel... Er scheut sich, mit mir Sex zu machen, weil ich mich eben halt beschwere. Ich bin ein Mensch, der dem halt offen sagt, dass ich eben halt keinen Orgasmus habe und dass es mir nicht gefällt. Mhm. Hattest du denn mit deinem Partner schon mal einen Orgasmus? Noch nie. Noch nie? Nein. Mit anderen Partnern früher? Ja. Das schon. Also ich habe mit meinem Partner nur oral, kann er mich befriedigen, aber nicht anders. Achso, wenn er das oral macht, hast du schon einen Orgasmus. Ja. Ja, ja, ist ja ein Anfang. Ja. Immerhin. Aber du willst trotzdem nicht so richtig mit. Du bist diejenige, die bremst. Habe ich das richtig verstanden? Ich bremse da nicht. Ich möchte einfach nur, dass er mich vernünftig sexuell befriedigt. Das heißt, du willst ordentlichen Sex von dem? Ja. Und den kriegst du nicht? Nee. Und dann kannst du machen, was du willst? Ja. Wie ist das denn, wenn ihr dann miteinander schlaft? Wie läuft denn das so ab, wenn ihr Sex miteinander habt? Also er traut sich ja an mich nicht ran. Da muss ich anders anfangen. Für mich eigentlich nicht schön. Also dich macht das nicht sehr an? Nee. Überhaupt gar nicht. Wie gesagt, er liegt neben mir, er greift dann rüber mit dem Arm, streichelt mich ein bisschen und dann soll ich heiß werden, aber funktioniert eben halt nicht. Gibt es denn ab und zu zumindest den Versuch, dass er wirklich richtig mit dir schläft? Nee, gar nicht. Gar nicht. Ja, und dann läuft das per Hand und oral ab zwischen euch beiden? Wie gesagt, per Hand und oral und er ist dann ganz kurz drin und dann... Ach so, das dann doch? Er ist dann kurz drin und dann gibt es ein paar Mal hin und her und das war dann. Ach so, dann ejakuliert er und das war's? Genau. Und du hast... Null Spaß gehabt. Genau. Und so ist immer dasselbe? Immer dasselbe. Und das geht jetzt so seit vielen Jahren schon so? Ja. Wie reagiert er, wenn du sagst, wenn du ihm das... Du hast es ihm ja gesagt, ne? Du kritisierst sehr offen. Ich kritisiere offen, habe auch schon gesagt, dass er sich vielleicht Hilfe suchen soll oder vielleicht, ja, ich helfe ihm auch, habe ich auch schon gesagt. Aber passiert nichts. Was meinst du mit Hilfe suchen? Dass die frühzeitige, der frühzeitige Samen irgendwo unterbunden wird, meinst du das? Genau. Vielleicht ist das ja gar nicht das Hauptproblem. Vielleicht ist das ja alles viel komplizierter bei euch. Dass ihr gar nicht sexuell so richtig harmoniert. Habt ihr es denn schon mal mit irgendwelchen anderen Sachen versucht? Mit Sexspielzeug? Habe ich auch. Was hast du? Ich habe es mit Sexspielzeug jetzt probiert. Was hast du gekauft? Jetzt das erste Mal. Ich habe mir jetzt ein Dildo gekauft. Habe gesagt, er soll mir einführen und so weiter. Das war ihm unangenehm. Ach so. Ja. Also das auch nicht? Nee. Wenn du ihm das sagst, er soll sich Hilfe holen zum Beispiel, was sagt er dann? Das braucht er nicht. Er weiß, dass er eben halt immer schnell kommt. Das hat er auch bei seiner Freundin damals, mit der er 13 Jahre zusammen war, schon gehabt. Ach so. Braucht er nicht. Ja. Ach so, er will, dass er schnell kommt. Das heißt im Klartext, ihm ist das völlig wurscht, was mit dir los ist. Ja, so halt manchmal das Empfinden, ja. Ja, so klingt's wirklich. Ja. Vielleicht liegt es gar nicht daran, dass er unter frühzeitigem Samenerguss leidet. Das hat man ja schon mal so als Problemstellung, sondern... Nee, er hat schon gesagt, also er hat definitiv gesagt, es war immer schon so gewesen. Ja? Und ich habe eben halt aber immer versucht, ihm zu helfen, dass es anders wird. Wenn du hast gerade gesagt, also wenn das dann so abläuft, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, lässt er dich danach dann schlagartig in Ruhe? Er nimmt mich schon in den Arm und das wart aber auch schon. Aber kein zweites Mal halt noch. Mhm. Und du hast auch gerade gesagt, dass er dich oral befriedigt. Das kann er. Das kann er. Macht er das dann vorher oder danach? Er macht es immer vorher. Mhm. Klingt alles sehr gequält, ne? Ja. Und das klingt gar nicht so, als wäre das heißer, schöner, leidenschaftlicher Sex. Das ist gar nichts mehr. Für dich ist das ja eher so eine, ja, du hast es ja gerade so angedeutet, ein bisschen mit Widerwillen machst du es. Wir haben jetzt auch keinen Sex mehr. Also fast gar nicht mehr. Mhm. Wie läuft denn die Beziehung sonst so? Das hört sich komisch an. Wir sind uns einig, das ist alles super. Nee, das hört sich gar nicht komisch an, Iluna. Was meinst du, wie viele Paare so leben? Die gut leben, die können gut miteinander leben, die haben eine gut funktionierende Wohngemeinschaft. Ja, das will ich aber nicht. Ja, das verstehe ich auch wiederum. Ja. Wenn du das nicht willst, oder mir fehlt es. Mir fehlt ja diese Leidenschaft und dass er mich anfasst, dass er mich nimmt, das fehlt mir einfach. Du willst einfach begehrt werden. Ja. Genau. Liebst du ihn denn noch? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist einfach nur... eine Gewohnheit, eine schöne Gewohnheit. Gewohnheit, ja. Also so eine eingefahrene Sache. Wenn er sich jetzt so um 180 Grad drehen würde und würde sagen, ich würde sie jetzt packen oder ich würde dir den Himmel jetzt runterholen oder sonst irgendwas, dann würde ich sofort sagen, ja. Dann würdest du ihm und euch nochmal eine Chance geben? Ja, auf jeden Fall, ja. Obwohl du sagst, ich liebe den gar nicht mehr so. Aber das könnte sich dann ändern, meinst du? Ja. Weil ich bin nicht ein Mensch, der alles aufhebt. Das bin ich nicht. Jetzt überlege ich gerade. Ist er ein Typ? Nein, ich überlege gerade, ob es noch eine Möglichkeit, eine Chance gibt. Eine Chance ist immer zum Beispiel in so einem Fall eine Sexualberatungsstelle. Wäre er so ein Typ, dass der da mit dir hingeht? Sagen wir mal so, wir haben auch schon drüber, also meine Tochter selber hat so ja schon gesagt, Mama, versucht es einfach mal mit einer Familienberatung oder wie auch immer, weil sie hat es auch schon gemerkt. Mhm. Ja, also ist ja mein zweiter Ehemann. Was meinst du denn? Was hältst du denn von so einem Vorschlag? Reden wir erstmal über dich. Ich halte schon viel davon. Ja. Ne? Und was? Aber und er? Er hat selber schon gesagt, ich glaube ja. Mensch, dann mach das. Weil er ist in seinem totalen Verhältnis jetzt, was auch die Familie anbetrifft, total gestört. Er hat ja durch mich erst eine Familie gekriegt. Also dem ist auch dran gelegen, dass ihr beiden zusammen seid? Also meinem Mann auf jeden Fall, ja. Damals, als ihr dann zusammengekommen seid und als du ihn geheiratet hast, ja. war die Leidenschaft auch schon nicht mehr so da? Nee, mein Mann ist... Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Er war immer schon total gestört, was die Fühle anbetrifft. Warum hast du ihn dann überhaupt geheiratet? Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mit der fatalen Hoffnung, das haben ja manche Leute, dass durch den Akt des Heiratens es besser wird. Nee, ich glaube nicht. Nee. Weiß ich nicht. Mittlerweile bin ich ja selber schon so weit, dass ich mir jetzt eine Kur beantragt habe. Ich bin total depressiv geworden. Schlimme Warnsignale. Pass auf, Ilona. Ja. Also das ist ein schlimmes Warnsignal. Und du hast gerade ganz klare Sachen gesagt, was du möchtest. So, und das muss man ernst nehmen. Das ist dein Leben und wir haben gerade schon darüber gesprochen, du wirst auch nicht jünger und man darf nicht sein Leben verdaddeln. So, erster Schritt müsste sein, wenn du das willst und wenn er dazu vielleicht auch bereit ist, macht den Versuch mit einer Familienberatung, Sexualberatung, wie auch immer. Macht den Versuch. Man kann es ja versuchen. Wenn es nichts wird, ist es nichts. Ja. Wenn das nicht fruchten sollte, dann musst du einen radikaleren Lebensschnitt machen. Ich sag dir ganz ehrlich, Entschuldigung, so wie ich das jetzt sehe, wenn ich die Kur jetzt bewilligt kriegen sollte, ist eine psychosomatische, weil ich wirklich an Depressionen leide, mittlerweile. Und wenn die mir da irgendwas aufzeigen, ich glaube, ich werde dann einen Schnitt machen, ja. Vielleicht kann das sogar so sein. Aber das ist so furchtbar schlimm, weil wir haben ein Haus gebaut. Wir haben, ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Das ist schon das zweite Mal. Ich würde mal an deiner Stelle, wann würde die anfangen, die Kur? Ich weiß es nicht, weil die erste haben sie abgelehnt. Ich habe jetzt einen Widerspruch gemacht. Also es dauert, würde noch eine Weile dauern. Weil ich Panikattacken mittlerweile schon habe. Gut. Mach Folgendes. Versuch jetzt mal, du bist Berlinerin, ne? Ich höre es am Dialekt. Brandenburgerin, okay. Wir gucken mal, dass wir dir eine ordentliche Adresse an die Hand geben, wo ihr euch schon mal hinwenden könnt. Wenn dann die Kur auch noch dazwischen kommt, dann ist es gut. Vielleicht ist die Kur eine weitere Chance, dass du dich findest und ein bisschen, dass du dich aufräumst innerlich. Ich denke mal, ja. Ja, und wenn dann hinterher das rauskommt, dass du dich trennst, Mach dir jetzt noch keine großen Gedanken, schaffe ich das nochmal, da ist ein Haus und so. Eins nach dem anderen. Im Moment geht es dir nicht gut. Also macht man, du hast den Schritt mit der Kur schon eingeleitet, das finde ich gut. Und wir geben dir jetzt nochmal ein paar Adressen an die Hand, wo du zur Beratung, wo ihr zur Beratung gehen könntet. Und alles. So, und das mit der Kur finde ich super, weil das ist immer gut, wenn man rauskommt und dann kann man sich finden, man ist ganz weg von dem Alltag. Das ist ein sehr guter Plan, Ilona. Sehr gut. So. Ich denke schon, dass ich da meinen Weg dann. Bin ich sicher. Du bist eine Frau. Aber ich weiß nicht, ob ich es mit meinem Mann noch hinkriege. Ich weiß es nicht. Kann man jetzt noch nicht sagen. Ganz ehrlich. Ja. Jetzt legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Alles Gute, viel Glück. Danke. Tschüss. Und schon geht es weiter mit der Carmen. Carmen ist 49. Guten Morgen. Carmen, hallo? Ja, hallo. Ja, hallo Carmen. Ja. Hallo Carmen. Guten Abend. Schön, dass du da bist. Ich schäme mich jetzt fast, mit meinem Problem ranzukommen. Nein. Weil das war ja wirklich übel, auch mit dem schlechten Sex. Ja, aber das ist hier, sag ich ja immer, hier kommt eins nach dem anderen und alles ist unterschiedlich und so ist es auch gut so. Genau. Um was geht's bei dir? Genau so ist es. Bei mir geht's um Missbrauch. Mhm. Wie, da schämst du dich, so ein Thema zu sagen? Das ist ja, ja, nach dem, was jetzt gekommen ist, denke ich, dass das, was von mir kommt, eigentlich lächerlich ist. Ich finde Missbrauch nur alles andere als lächerlich, aber erzähl mal. Es geht nicht nur um körperlichen Missbrauch, sondern auch um geistigen. Und den finde ich viel schlimmer als den körperlichen. Das heißt, du hast diesen sexuellen und geistigen Missbrauch erlebt. Ja. Den hat man dir angetan. Ja. Lass uns mal von Anfang an reden. Wie alt warst du da? Da war ich 7. Und wie lange hielt dieser Missbrauch an? 30 Jahre. Wie bitte? 30 Jahre? 30 Jahre. Ich wiederhole nochmal. 30 Jahre? 30 Jahre bis heute eigentlich, weil ich habe den Kontakt abgebrochen und dann begann das Ganze wieder von vorne. Nicht der körperliche, sondern der geistliche Missbrauch. Von was ist das für eine Person, über die wir reden? Mein Vater. Wie lange hat dein Vater dich körperlich missbraucht? Bis zu welchem Alter? Von 6,5, knapp 7, bis 19. Und fast bis heute ein geistiger Missbrauch, wie du es ausdrückst? Nicht fast, eigentlich. Nicht fast? Bis heute. Bis heute. Was verstehst du genau unter geistigem Missbrauch? Dieses, du bist nichts wert, du hast nichts geleistet. Diese Dinge, die sind für mich schlimmer als diese körperlichen Dinge. Dich klein machen, ja. Dich schlecht reden, ja. Du bist zu nichts zu gebrauchen, du bist zu nichts Nutze. Und das Gleiche hat er mit meinem Bruder gemacht und der wurde nicht körperlich missbraucht, aber auch geistig. Und er ist jetzt 78 Jahre und er kapiert es einfach nicht. Carmen, ich muss mal kurz aufgreifen, was du gerade am Anfang gesagt hast. Ja? Du hast gesagt, das ist nicht so schlimm wie die Geschichte, die Ilona erzählt hat mit ihren sexuellen Problemen in der Ehe. Mein Nein. Gott. Ich finde, dass das, was du jetzt gerade hier anfängst zu erzählen, aber wirklich ungeheuer vom Gewicht ist für einen Menschen. Ungeheuer. Immerhin bist du Opfer einer schweren Straftat. Ist jetzt gut, es ist bei uns halt eben so, die Mutter ist sehr früh gestorben, 1969. Da war ich sehr klein, mein Bruder war etwas größer. Und der wurde viel geschlagen, weil er auch schwer war in der Erziehung. Ich war der große Schatz von meinem Vater, sein Augenstern. Heute weiß ich auch rückblickend, warum. Warum? Mein Körper hat ihm gefallen. Dein Körper hat ihm gefallen? Ja, denke ich. Der hat mit dir, da warst du schon eine ausgewachsene junge Frau von 18, 19 Jahren, noch mit dir geschlafen. Mich berührt, ja. Dich berührt? Ja. Er hat das Recht gehabt, da war ich schon verheiratet, hat er sich das Recht rausgenommen, mich noch anzufassen. Als du schon verheiratet warst, was heißt das, dich anzufassen? Wo und wie hat er dich angefasst? Du, Mann, das brauche ich dir nicht zu erklären. Als du schon verheiratet warst? Ja. Hast du das über dich ergehen lassen? Ich war es doch so gewohnt, ich kann es doch nicht anders. Und die Zeit davor, als du 15, 16, 17 warst, hat er dich vergewaltigt? Ja. Also da war mehr als anfassen? Mit 13, 14. 16, 17 wurde es weniger, aber 13, 14. Warum hast du überhaupt mit dem noch Kontakt? Ja, gute Frage. Unsere Familie besteht aus 3 Personen, meinem Bruder, meinem Vater und mir. Und mein Mann kommt aus einer Großfamilie, da sind viele Geschwister und die gehen so nett und freundlich miteinander um und so respektvoll. Und irgendwo wollte ich auch das Gleiche haben, auch eine Familie. Weiß dein Mann von all dem? Nicht von allem. Was weiß dein Mann nicht? Die Penetration. Bitte? Die Penetration. Die Penetration. Ich hab's verstanden, ja, ich hab's verstanden. Ja. Und dein Mann weiß auch, dass dein Vater dich noch angefasst hat, als ihr schon verheiratet wart? Nein. Nein, das auch nicht? Nein. Wie verhält sich denn dein Mann gegenüber deinem Vater? Er weiß nicht alles, aber das, was er weiß, ist ja schon auch schlimm genug wahrscheinlich. Ja, aber die Entscheidung lag bei mir, nach 12 Jahren den Kontakt wieder zu suchen. Ach so, der Kontakt war mal abgebrochen. 12 Jahre. Ah. Und dann lag die Entscheidung, dann hast du entschieden, ja, ich möchte wieder mit dem Kontakt haben. Nicht unbedingt, ich möchte. Ich war sehr krank, ich habe ein Burnout gehabt. Und mein Mann sagte, wenn du meinst, das ist gut für deine Gesundheit, dann nimm den Kontakt auf. Vorher hattest aber du ganz klar diesen Kontakt abgebrochen gehabt. Ja. Und das hat er auch so akzeptiert, der Vater. Er hat es nicht nur akzeptiert, er musste ja. Er musste akzeptieren. Ich habe mich ja nicht mehr gemeldet. Mhm. Als du dich dann wieder gemeldet hast, wie hat der sich denn dann dir gegenüber verhalten? Extrem weinerlich. Er hat sehr geweint. Er war geschockt. Er hat dann, denke ich, damit gar nie wieder gerechnet. Und ich denke auch, er weiß, wo seine Schuld lag. Du hast aber nie mit ihm über seine Schuld und seine Taten gesprochen. Ich wollte das und habe auch damit begonnen. Und dann kam mein Mann genau zu diesem Gespräch, als er sich entschuldigen wollte. Er hat nie gesagt, tut mir leid, dass ich dich berührt habe, tut mir nie leid, was ich dir angetan habe. Er hat nur gesagt, tut mir leid, ich habe dir viel Leid angetan. Mhm. Und dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich möchte, und dann hat er Luft geholt und wollte weitersprechen, und kam mein Mann dazu. Und er hat nie wieder später, als der Mann dann wieder weg war, den Satz fortgeführt? Nie wieder, nie wieder. Kannst du denn diese Entschuldigung, die er immerhin ausgesprochen hat, annehmen? Irgendwo schon, Domian, weil ich es möchte. Nicht, weil ich muss, ich möchte. Ich möchte Frieden finden, ich möchte Ruhe finden. Mhm. Und ich möchte verzeihen. Weil irgendwo denke ich mir, derjenige, der verzeihen kann, der ist größer als der, der geschändet hat. Ein sehr großes Wort und eine sehr große menschliche Haltung, ja, du hast recht. Wenn man das wirklich kann, ist das gut, ja. Man kann es nicht immer. Wer sagt, er kann das, der lügt. Aber man sollte es versuchen. Man hat nur einmal im Leben Eltern. Nur einmal. Nun hat er sicher, nur Gott sei Dank, was das Sexuelle anbelangt, hat er sich jetzt zurückgehalten, hält er sich jetzt zurück. Aber du sagst, dass er dich ja immer noch klein macht, seelisch. Ja, natürlich. Er versucht auch schon noch gewisse Anspielungen zu machen. Aber mit 78, wo will er noch hin? Sprich Julia. Wo will er noch hin? Er kann ja nicht mehr. Könntest du nicht, hättest du nicht zumindest von ihm erwarten können, dass er dann auch im Verbalen, also was das Verhalten anbelangt, dass er sich da auch respektvoller dir gegenüber verhält? Könntest du das nicht erwarten? Ich könnte es erwarten, ich werde es nie bekommen. Und was tue ich dann? Ich möchte Frieden schließen. Und für diesen Wunsch, Frieden schließen zu wollen, nimmst du das weiter in Kauf? Wer soll noch leiden? Er mit 78, der hat nicht mehr so viel Zeit. Und wenn du ihm dieses auch nochmal, oder wenn du ihm dieses sagst, wie weh er dir damit tut, auch heute noch? Das versteht er nicht. Das stimmt ja auch nicht. Mein Bruder, genauso wie ich, wir sind beide sehr, sage ich mal, beruflich erfolgreich. Mhm. Wir haben beide sehr gute Familien. Für ihn waren wir immer nur Trick und werden in der Beziehung, wenn er darauf angesprochen wird, auf seine Fehler, immer nur Trick sein. Das lässt mich verstanden. Wenn er angesprochen wird auf seine Fehler, dann? Werden wir immer nur Trick sein, Dreck, Schmutz. Immer noch, auch heute? Ja, natürlich. Und das natürlich. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Es fällt mir so schwer, das zu verstehen, obwohl ich es sehr, sehr beeindruckend finde, was du gerade gesagt hast mit dem Verzeihen. Aber es fällt mir so schwer zu verstehen, dass du dich dann immer noch dieser Situation aussetzt. Kann man nicht verzeihen und jemandem auf Abstand zu jemandem gehen und verzeihen? Kannst du ihn nicht links liegen lassen und verzeihen? Domian, weißt du, was Liebe ist? Elternliebe, Kinderliebe. Und wenn du nie Liebe bekommen hast, dann willst du irgendwann, wenn jemand alt und zerbrechlich ist, ihm das zurückgeben, vielleicht auch um ihn zu strafen. Ich verstehe. Ich weiß, was du meinst. Um ihm zu zeigen, hallo, ich liebe dich, egal wie oft du mir ins Gesicht schlägst, ich liebe dich. Du bist fest entschlossen, das jetzt so weiterzuführen. Kann ja nicht mehr ewig dauern, er ist ja alt. Bist du froh, wenn er tot ist? Nein. Aber erlöst. Du sagst tolle Sachen. Ich bin nicht froh, wenn er tot ist. Er ist mein Vater. Mhm. Er wird es immer bleiben. Aber ich bin erlöst. Hast du denn in all der Zeit dich um dich richtig kümmern können? Im Sinne von therapeutischer Behandlung und sowas? Nach dem Burnout habe ich das gehabt und da habe ich genau diese Diskussion auch führen müssen. Mhm. Weil dann musste ich ja mit allem auseinandersetzen, ob ich möchte es oder nicht. Mhm. ich muss jetzt schmunzeln, aber mir ist nicht zum Lachen eigentlich. Und das ist immer wieder der Knackpunkt, an dem ich scheitere. Sag mal genau, was ist genau der Knackpunkt? Das? Dass ich mich auseinandersetzen muss mit der Problematik meines Vaters. Welche Auswirkungen hat das denn nach wie vor in deine Familie, in deine Ehe, auch in deine Sexualität, all das, was geschehen ist? Deswegen muss ich so lachen mit der Julia. Entschuldigung. Mein Mann ist für mich mein bester Freund. Ja? Ich finde es schön, Sex mit ihm zu haben, wenn die Zeit ist, Sex zu haben. Mhm. Der ist doch nicht verantwortlich für meinen Orgasmus. Bitte, hallo. Und wenn ich oral befriedigt wäre, warum brauche ich noch einen Penis? Somit nimmst du jetzt Bezug auf die Ilona von vorhin. Ja, Julia, ich habe doch dann eine Befriedigung. Ich muss doch nicht mehr fordern und... Okay, lass mal das mal raus. Die Sendung ist gleich vorbei, Carmen. Ich möchte dir aber noch was ganz Dringendes fragen. Ja. Du hast ja sehr klare Standpunkte formuliert. Ja. Warum hast du mich eigentlich angerufen? Ich wollte einfach nur mal klarstellen, dass man, obwohl man erniedrigt wird, immer den Kopf hochhalten soll. Mhm. Immer. Und egal, was einem jemand angetan hat im frühen Alter, Kopf hoch. Jetzt ist die Sendung vorbei, Carmen. Danke, Domian. Magst du noch ein Gespräch mit meiner Psychologin führen? Nein, danke. Okay. Aber das war mir wichtig. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Freut dich, kennengelernt zu haben. Das gebe ich sehr gerne zurück und wünsche dir von Herzen alles Gute und Glück. Alles Gute, Domian. Dankeschön, tschüss. In der Technik, Martin Dannhäuser. Hauser, morgen sind wir wieder da. Bis dahin.